kann man so wieder als Kuhmann auslegen. Da gibt es doch Schwierigkeiten. Ja. Blaumann. Wir kennen ja so Leute nicht. Ich weiß ja nicht. Gisela. Ich habe früher, auch wenn sowas war, auch wenn der Gerd noch kommt, dass einer gestorben ist, die Partei.